Paris, den 28. Juni 1985, an die Nationale Luftfahrt- und Weltraumbehörde NASA der Vereinigten Staaten von Amerika. Sehr geehrte Herren, in Anbetracht der außergewöhnlichen Wichtigkeit der Sache komme ich Ihrem Ersuchen nach, einen Bericht abzugeben, der möglichst genau die Ereignisse wiedergibt, die sich zwischen dem 12. und 19. Juni dieses Jahres zugetragen haben. Ich schildere Ihnen das, was ich selbst von diesen Ereignissen miterlebt habe. Obwohl ich derlei sonst nicht tue, schließlich lebe ich vom Schreiben, überlasse ich Ihnen diesen Bericht ohne Honorar. Ich, Robert Keller, Journalist und Korrespondent der Presseagentur der Westeuropäischen Konföderation, geboren am 21. September 1946 in Berlin, Deutschland, versichere an Eide statt, dass ich die Wahrheit berichte und nichts als die Wahrheit. Gut, also fangen wir an. Am 12. Juni 1985, 14.10 Uhr ostamerikanischer Zeit, traf ich aus Paris kommend auf dem International Kennedy Airport in New York ein. Von dort begab ich mich unverzüglich in das Zentralbüro der American Press International, wo der Chef dieses Büros, mein persönlicher Freund, Mr. Frank Malcolm, mich für 14.45 Uhr zu einer Besprechung erwartete. Ich wurde zunächst von seiner Sekretärin empfangen. Schönen guten Tag, Miss Hilda. Da bin ich. Genau um 14.44 Uhr. Wie könnte es auch anders sein? Guten Tag, Mr. Keller. Guten Tag. Vorhin hat Mr. Malcolm schon nach Ihnen gefragt, aber ich habe ihm gleich gesagt, es ist ja erst 17:55 und Mr. Keller ist so pünktlich, dass man seine Uhr nach ihm stellen kann. Danke für das Kompliment. Ja, und wie geht's hier bei euch? Bin ja entsetzlich lange nicht mehr hier gewesen. Warten Sie mal, das sind doch jetzt bestimmt schon wieder 2 Monate, was? Ach, hier hat sich nicht das Geringste verändert. Der Chef wie immer dicht vor einem Nervenzusammenbruch, aber dafür nach wie vor ganz vorbildliche Organisation. Na, Sie werden es ja gleich erfahren. Sir, Mr. Robert Keller ist da. Ach, immer diese entsetzliche Pünktlichkeit. Er soll in 15 Sekunden reinkommen. In Ordnung, Sir. Jetzt haben Sie es von ihm selbst gehört. Und verzählen Sie sich jetzt nicht bis 15. 15 Sekunden, das ist natürlich viel zu wenig, um über unser obligates Begrüßungsdinner zu sprechen. Bis nachher also, meine Beste. Bis nachher. Tag, Frank. Tag, Bob. Na schön, dass du endlich wieder mal hier bist. Ist ja alles noch wie immer, ne? Ja, aber sicher. Getreu unserem Motto, wie immer. Ein Cognac? Danke, ja, wie immer. Und wie geht's dir und der Familie? Ja, jetzt, wo wir alles hinter uns haben, besser denn je. So. Der Jüngste hat gestern Examen gemacht. Wow. Ich sage dir, Bob, eine Woche lang haben wir vorher Kopf gestanden. Alle Mann hoch. Prost. Prost. Ah. Ja, gut. Aber jetzt erstmal das Geschäftliche. Ganz zu deiner Verfügung, Boss. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wie immer. Also, zunächst 4 Tage New York für dich. 4 Tage, ja. Während dieser Zeit Unterbringung bei uns zu Hause. Wie immer. Wie immer. Am 16. um 9.20 Uhr ja. Fliegst du nach Houston. 9.20 Uhr. Am 17. morgens weiter nach Cape Kennedy. Aha. Der Start ist dort für 17.23 Uhr angesetzt. 17.23. Alle technischen Einzelheiten erfährst du von Clark. Gut. Er macht die Berichterstattung für API. Wie immer. Er hat gleich alles für euch beide zusammen arrangiert. Das ist nett, ja. Du wirst ihn übrigens heute Abend bei mir zu Hause sehen. Er kommt für eine Stunde rüber. Aber bitte erst nach meinem obligaten Dinner mit Mistel. Oh, keine Aufregung, alter Junge. Das habe ich schon einkalkuliert. Ja. Schließlich kenne ich dich ja schon seit über 15 Jahren. Ja. Und darf ich nun wenigstens noch etwas über das ganze Unternehmen erfahren? Also gut, du Ignorant mit deiner chronischen Journalisten-Neugier. Ja. Am Nachmittag des 17. Juni, voraussichtlich 17.23 Uhr zentralamerikanischer Zeit, startet eine Rakete vom Typ Titan von Cap Kennedy. Aha. Besatzung, ein Astronaut mit Ellie und Nora. Ellie und Nora, eure beiden berühmten Affen. Ja, die beiden Schimpansen. Ziel ist die Raumstation Orbiter 2. Von dort starten sie allein am 19. Juni gegen 0.30 Uhr zentralamerikanischer Zeit. 0.30 Uhr. Der Astronaut bleibt auf Orbiter 2 zurück. Aha. Die neue Atomrakete von Typ Pegasus wird Ellie und Nora in 66 Tagen zum Mars und zurück befördern. 66 Tage. Wenn alles planmäßig verläuft, kommen die beiden also am 24. August wieder auf Orbiter 2 an. Und der Zweck dieses ganzen Unternehmens? Erforschung der Reaktion eines mutierten Erdorganismus auf die Marsumwelt. Weil du weißt, dass die Wissenschaftler an Ellie und Nora gezielte Genveränderungen vorgenommen haben, mit dem ganz bestimmten Ziel, sie für die Existenz auf dem Mars fähig zu machen. Ja, ich weiß. Das soll nun in diesem Unternehmen zum ersten Mal praktisch ausprobiert werden, nachdem Ellie und Nora das vorgesehene Alter von 8 Jahren erreicht haben. Ja, das heißt also, Ellie und Nora sollen auf dem Mars landen. Nein, nicht nur das. Sie sollen anschließend aussteigen, sich circa 26 Stunden lang auf dem Mars aufhalten, wieder einsteigen, starten und zurückfliegen. Ja, jetzt mal ganz ehrlich, deine persönliche Meinung. Wird das klappen? Wie soll ich das wissen? Fest steht nur, die Dressurergebnisse sind so ausgezeichnet, dass Hoffnung berechtigt ist. Das wäre ja wirklich fantastisch. Sowohl beim Start von Orbiter 2 aus, wie während der ganzen Reise soll die Pegasus-Fernsehverbindung zur Zentrale haben. Aha. Da aber im öffentlichen Fernsehen nur wenige Aufzeichnungen davon übertragen werden, habt ihr Korrespondenten in Cap Kennedy eure Existenzberechtigung. Ich danke dir also für diese ausgezeichnete Einführung. Wie immer, unser Motto. Prost. So, ja, Prost. Und jetzt bin ich dran. Ich habe nämlich auch noch etwas auf dem Herzen. Na, schieß los. Was kann ich über das Projekt OSMA erfahren? Wo und von wem? Projekt OSMA? Ja. Ja, wie in aller Welt kommst du denn ausgerechnet darauf? Ach, ich arbeite doch schon lange an einer ganzen Artikelserie über extraterrestrisches Leben. Und dabei kommt man dann eben auch um OSMA nicht herum. Die haben damals schon ganz interessante Ideen gehabt. Doch, aber auch nur Ideen. Die sind jetzt schon über 20 Jahre alt. Gestorben, wenn du so willst, weil es keine Resultate, nicht einmal Aussicht auf Resultate gegeben hat. Naja, also. Was du damit ausgerechnet jetzt wieder anfangen willst, wo wir Mutanten ins All und auf unsere Nachbarplaneten schicken? Ich bin nun mal fest davon überzeugt, dass wir über der ganzen Realistik des Alltags nie ganz die etwas abseitigen und utopisch klingenden Ideen vergessen dürfen. Also schön und gut, Bob, aber etwas Realistik sollte doch auch dabei mitspielen. Und nicht nur die reine Fantasterei, dass wir irgendeinen Kontakt mit extraplanetarischem Leben aufnehmen könnten. Aber Frank, ich weiß doch auch genau, was der Unterschied zwischen theoretischen Möglichkeiten und der Wirklichkeit ist. Trotzdem haben selbst diese reinen Möglichkeiten ihren Reiz. Also gut. Keine weiteren Einwände. Hilda. Ja, Mr. Malcolm? Stellen Sie bitte bis morgen Vormittag, 11 Uhr, für Mr. Keller die Quellen über das Projekt OSMA und die Forschungsarbeiten aus den 60er Jahren über außerplanetarisches Leben zusammen. Und außerplanetarisches Leben, bis wann sagten Sie? Bis morgen Vormittag, 11 Uhr. Und keine Widerrede. Ich hoffe zu Ihren Gunsten, Sir, dass das nicht Ihre Idee war. Kein Kommentar. In Ordnung, Sir. Na, warte. Ja, wer von uns beiden war wohl gemein? Na, das werden wir schon noch herausfinden. Aber sag doch mal, an was erinnerst du dich denn noch über OSMA? Ich meine, aus deiner journalistischen Berufspraxis. Ich war ja damals erst 18 Jahre alt, als Professor Drake seine Theorie entwickelte, wie eine Botschaft an fremde Lebewesen im All aussehen müsste oder wie man eine solche fremde Botschaft entziffern könnte. Und das hat mich damals direkt fasziniert. Ja, aber leider blieb alles Theorie. Drake hatte ja nichts anderes als die ganz neu entwickelte Radioastronomie und deren Geräte zur Verfügung. Anfang der 60er Jahre richtete er die Radioteleskope in die Gegend von einigen Sonnensystemen, zum Beispiel in Richtung Alpha Centauri, aha, Epsilon Eridani und 61 Cygni. Cygni, aha. Aber er hat wahrscheinlich selbst nicht geglaubt, dass er dort auch gleich Radiosignale von intelligentem Leben finden würde. Er hat also unsere benachbarten Sonnensysteme in 10 bis 20 Lichtjahren Entfernung abgeklappert. Ja, aber natürlich ohne jeden Erfolg. Mhm. Besonders genau nahm er sich auch Tau Ceti vor, eine Sonne in 10,5 Lichtjahren Entfernung, ja, aber auch ohne den geringsten Erfolg. Die astronomische Statistik hat ihm dann ja auch alle Illusionen ausgetrieben. Sie rechnet zwar mit ca. 100.000 Zivilisationen innerhalb unserer Milchstraße, die etwa unserem menschlichen Entwicklungsstand entsprechen, aber nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung sind die nächsten von diesen sogenannten Nachbarn der Menschheit etwa 800 Lichtjahre von uns entfernt. Also doch, 800. Selbst wenn wir also die fantastische Möglichkeit hätten, ja, mit Lichtgeschwindigkeit zu reisen, brauchten solche Expeditionen für eine Hin- und Rückfahrt etwa 1600 Jahre. 1600. Ja, genauso lange dauert es auch, bis Radiosignale beantwortet würden. Das musst du deinen Lesern eben auch erzählen. Aber das werde ich ja auch. Aber noch eins. Hat man sich nur auf die Aufnahme von Signalen beschränkt oder ist auch gesendet worden? Na, soviel ich weiß, haben sie sich hauptsächlich mit dem Empfang beschäftigt. Aha. Drake hatte sogar eine sehr empfindliche Methode entwickelt, mit der er auf Tau Ceti einen schwachen lokalen Funkverkehr innerhalb eines Sonnensystems orten wollte. Nämlich für den Fall, Ich meine, weil er es für möglich hielt, dass Bewohner in einem solchen Sonnensystem gar nicht gezielt ins All, sondern nur unter sich funken. Na ja, ja. Von der Erde aus ist nur ein Sendeversuch unternommen worden und dabei hat man sofort festgestellt, dass unsere Radiotechnik für so etwas überhaupt noch nicht weit genug entwickelt war. Verstehe. Überleg einmal, wie groß der Energieaufwand für eine Sendung sein müsste, die auch in 800 Lichtjahren Entfernung empfangen werden könnte, selbst wenn man völlig parallele Bündel abgestrahlt hätte. Aber nun haben sie mit ihren geringen Energiemengen auch noch unter Streuungswinkeln gesendet. Das Ganze war also völlig aussichtslos. Aber mit der neuen Lasertechnik könnte man doch so senden, dass der Streuungswinkel kaum eine Rolle spielt. Tja, die Lasertechnik war damals noch gar nicht so weit. Und deshalb wurde das ganze Projekt etwa 1965 als vorläufig noch nicht realisierbar abgesetzt. Aber soviel ich weiß, ist auch bis heute noch nichts wieder in dieser Richtung unternommen worden. Mr. Malcolm? Ja, Hilda? Ein Anruf. Aber Sie wissen doch, dass ich im Augenblick eine Besprechung habe. Es ist dringend. Also gut, stellen Sie durch. Malcolm. Wer? Ja. Ja, und was wollen Sie? Ich kenne Sie überhaupt nicht. Ach so, ja, ja, der ist hier. Einen Augenblick bitte. Für dich, Bob. Wer denn? Ein gewisser John Brown vom Kennedy Airport. Ah, Johnny. Er ist Funker im Kontrollturm, einer meiner besten Informanten für leckere Neuigkeiten. Du kannst mithören, denn das wird dich sicher auch interessieren. Johnnys Anrufe sind immer interessant. Hallo, Robert Keller. Hier ist Johnny. Robert, es tut mir wirklich leid, dass ich dich nicht abholen konnte. Ach, mach doch nicht. Ja, eigentlich hatte ich um zwei Schichtschluss. Aber dann kam diese Sache hier, wegen der ich anrufe. Ja. Du, ich habe etwas irrsinnig Komisches für dich. Was? Möchte ich dir gerne zukommen lassen, ehe es abgeht. Na, dann schieß doch los. Ja, du müsstest schon mal kurz rüberkommen. Das Ding ist nämlich ein Tonband, auf das ich den Funkspruch eines Idioten aufgenommen habe. Und was sagt der Idiot? Ja, das müsstest du dir eben selbst anhören, das ist ja der Gag. Mhm. Ich würde dir das Band ja auch schicken. Die Sache ist nur, es handelt sich um etwas Strafbares. Missbrauch von Flugverkehrsfrequenzen und so, du weißt ja. Ja, verstehe, ja. Ja, und deshalb muss ich das Band innerhalb der nächsten Stunde an die Flughafenbehörde abgeben. Mhm. Aber dir hätte ich vorher den Spaß gerne noch gegönnt. Mir ist ja zuerst die Spucke weggeblieben. Also gut, Johnny, ich komm rüber. Ja, geh am Informationsstand 2 vorbei, den Gang nach hinten und die dritte Tür links, da bin ich. Aber beeil dich, wenn's geht. Ich fliege. Gut, dann bis gleich. Bis gleich, Johnny. Und vielen Dank für den Anruf. Hilda? Ein Lufttaxi für Mr. Keller aufs Dach. In Ordnung, Mr. Malcolm. Ja, vielen Dank, Frank. Du schaltest ja enorm schnell. Du, komm auf jeden Fall hierher zurück. Ja. Wie lange es doch dauern mag. Ich warte, bis du wieder da bist. In Ordnung. Und pass gut auf alle Einzelheiten auf, damit du mir nachher berichten kannst. Mach ich. Das bringt ja unter Umständen eine Menge Geld, auch wenn es nichts mit Raumfahrt zu tun hat. Missbrauch von Flugverkehrsfrequenzen wäre eine Sensation. Ja. Das erste Mal in meiner Berufspraxis, dass mir so etwas überhaupt begegnet. Da kann man eine Menge daraus machen. Habe ich dich je enttäuscht, Frank? Startmöglichkeit in 3 Minuten. Danke, Hilda. Also, Bob, mach's gut. Ich komme hierher zurück so schnell wie möglich. Ja, gut. Sonst rufe ich dich an. Ja, was ist denn nun schon wieder los? Kaum sind Sie hier, geht es wie mit der wilden Jagd. Ja, so ist es eben bei unserem Job. Hm. Jetzt bin ich schon wieder dem Verbrechen des Jahrhunderts auf der Spur. Gruseliger als Frankenstein. Nehmen Sie den linken Aufzug zum Dach, der ist schneller. Dank und abermals Dank, meine Beste. Bis nachher. So ein Spinner. Ein unglaublicher Spinner. Hey, Johnny, da bin ich. Donnerwetter, das ging aber wirklich schnell. Ja, ich hab dir doch gesagt, ich fliege. Ja, komm hier durch, wir müssen noch ein Zimmer weiter. Und wie geht es dir? Oh, danke, ich wüsste nicht, worüber ich klagen werde. Und du? Du wirst sicher bald nach Cap Kennedy reisen, nicht? Du bist doch ein kluges Kind. Immer schon gewesen. So, Robert, jetzt setz dich mal hin und hör dir das hier an. Ja, wie bist du überhaupt da rangekommen? Ganz einfach. Das war heute etwa 2:05. Mhm. Ich sitze allein im Turm und warte auf unsere Ablösung. Fred war schon weg. Und da kommt plötzlich das hier über den Lautsprecher. Das hat also noch niemand gehört, ja? Ah, das sage ich dir doch. Deshalb ist es ja so lecker. An XP-Kontrolle 1. An XP-Kontrolle 1. Spricht aber komisch. Bitte melden. XP-Kontrolle 1, bitte kommen. Hier Sender. An XP-Kontrolle 1. Erbitte Landevorbereitungen für 0:37 Uhr, 13. Juni. XP-Kontrolle 1 an Sender. Jetzt pass auf. Erbitte Identifizierung. Keine Identifizierung. Wiederhole. Landung 0:37 Uhr, 13. Juni. Zum Donnerwetter nochmal. Wer landet um 7:30 Uhr? Das hab ich wahnsinnig gemacht. Flugkörperkugel. Kugel. 16 Meter Durchmesser. eine Person Inhalt. Besondere Landeeinrichtungen oder Schutzmaßnahmen nicht erforderlich. Haben Sie verstanden? Aber natürlich habe ich verstanden, mein Guter. Nur warum heute schon die Aufregung, wenn Sie erst morgen früh landen wollen? Nehmen Sie erneut Funkverbindung auf gleicher Frequenz auf. Am 13. Juni um 0725 Uhr. Selbstverständlich machen wir, der Kunde ist König. Wo befinden Sie sich denn im Augenblick? Was ist Ihre Position? Position QR32-1428. Irrsinnig komisch. Verstanden. Und wie hätten Sie die Landung morgen gern? Flugkörper hat volle Manövrierfähigkeit für Senkrechtlandung. Oh, wie findest du das? Genaue Einweisung auf vorgesehene Landefläche kann erfolgen auf der Basis von Funkortung ab 0729 Uhr am 13. Juni. Aber warum denn erst so spät, mein armer Bruchpilot? Ende. Hören Sie, woher kommen Sie denn eigentlich? Ende. Es kommt Hallo, nichts mehr. Unbekannter Sender, hören Sie. Hallo, hallo. Nichts mehr. Also, das ist herrlich. Na, was sagst du nun? Bist du platt, was? Ja, es ist nicht schlecht. Das ist somit das Komischste, was ich je gehört habe. Aber ich habe noch ein paar Fragen an dich. Bitte, bitte, schieß los. Also nach dem Ding hier kann mich nichts mehr erschüttern. XP-Kontrolle 1. Das seid ihr nicht, wa? Ja. Ja, und wer weiß das? So kommst du nicht weiter. Das weiß jeder, der sich im internationalen Flugverkehr auskennt. Und auf welcher Frequenz kam der Funkspruch? Das hilft dir auch nicht viel, Robin. Auf der Frequenz für Privatflugzeuge. Die kennt jeder, der mit der Fliegerei zu tun hat. Gibt es diese Position QR sowieso? Jetzt halte ich mal fest, Robby. Ja. Ich wusste also zuerst genauso viel wie du. Dann habe ich angerufen und Folgendes erfahren. QR32-1428 ist eine von der NASA verwendete Koordinate für einen Punkt im Weltraum. Es wird ja immer lustiger. Und wo ungefähr? Etwa 1380 Kilometer über den Azoren. Sag mal, ist das etwa irgendwo in der Nähe von einer unserer Orbiterstationen? Auf alle Fälle nah genug an Orbiter 1, um einen Flugkörper auf dieser Position zu orten. Und ist einer geortet worden? Aber Robby, natürlich nicht. Jedenfalls nicht in den vergangenen 80 Stunden. Das habe ich auch zuverlässig in Erfahrung gebracht. Was heißt das innerhalb der vergangenen 80 Stunden? Also vor 4 Tagen war diese Position zum letzten Mal im Gespräch. Und zwar war sie der Scheitelpunkt in der Flugbahn einer Versuchsrakete, die am 8. Juni gestartet worden ist. Einer Versuchsrakete? Ja. Also außer der NASA kennt diese Koordinate niemand? Theoretisch nicht. Aber, wie du ja eben gehört hast, scheint die Praxis etwas anders auszusehen. Noch eine letzte Frage. Ist von dieser Position QR32-1428 eine Sprechfunkverbindung in dieser Klarheit überhaupt möglich? Mit einer üblichen Sendeanlage des privaten Flugverkehrs bestimmt nicht. Also? Ja, dazu brauchst du schon einen ganz schönen Apparat und eine ordentliche Ladung Energie. Also, das ist ja alles völlig idiotisch, hey, ne? Wenn die den fassen, der kann was erleben. Da steht Gefängnis drauf. Und kannst du dir vorstellen, dass jemand für diesen Blödsinn so ein Risiko eingeht? Du, soll ja auch Verrückte geben auf der Welt. Aber darum brauche ich mir Gott sei Dank keine Gedanken mehr zu machen. Das ist nicht meine Sache. Ja. Und wie geht die Geschichte nun weiter? Das ist ganz einfach. Ich muss jetzt den normalen Dienstweg gehen. Ich gebe das Band an die Flughafenbehörde weiter, zusammen mit einem kurzen Bericht über den Vorfall. Und morgen früh sitze ich im Kontrollraum und wette mit dir 100-1, dass überhaupt nichts passiert. Und wenn wirklich etwas passieren sollte, dann werden die Herren von der Luftpolizei versuchen, den Sender zu orten. Das ist zunächst alles. Na gut, Johnny. Geh du deinen Dienstweg. Und das hier ist für deine Bemühungen um mich. Hey, vielen Dank. Du hast ja die Honorare verdoppelt. Das war mir der Spaß wert. Selbst wenn nichts weiter dabei rauskommen sollte. Also dann, viel Erfolg beim Unternehmen Mars. Danke, Johnny, danke. Und wenn noch irgendetwas in dieser Sache passieren sollte, erreichst du mich über Mark. Jo, mach ich. Ich übernachte auch bei ihm zu Hause. In Ordnung, du kannst ja mal die Daumen für morgen früh drücken. Das mache ich. Vielleicht komme ich sogar selber rüber. Okay. Um 15.52 Uhr war ich wieder zurück in Malcolms Büro und berichtete ihm von meinem Gespräch mit Johnny Brown. Ich war einigermaßen ratlos und Malcolm auch. Wenn man sich die ganze Sache überlegte, musste es sich um einen Irren handeln. Wenn man ihn überhaupt je erwischte, würde er viel eher zum Psychiater als ins Gefängnis kommen. Wäre die Sache 3 Tage später passiert, dann hätte man ja mit etwas Fantasie noch annehmen können, dass irgendjemand aus propagandistischen Gründen der NASA die Schau ihres Mars-Unternehmens stehlen wollte. Aber so war einfach kein Motiv für diesen Blödsinn zu erkennen, einfach nur grober Unfug. Sicher, der Missbrauch von Flugverkehrsfrequenzen konnte für uns Journalisten einen Knüller geben. Aber was wir bisher an konkretem Stoff hatten, reichte noch nicht einmal für eine Zeitungsente. Es blieb uns also zunächst nichts anderes übrig, als abzuwarten, ob sich diese Geschichte noch irgendwie weiterentwickelte. Sicher dachte auch die Flughafenbehörde genauso. Sie würde bestimmt keine aufwendigen Maßnahmen einleiten. Und wie recht wir mit dieser Annahme hatten, erwies sich, als wir am Morgen des 13. Juni auf den International Kennedy Airport kamen. Nachdem wir uns eine Viertelstunde gelangweilt hatten, rief ich Johnny im Kontrollturm an. Kontrolle 1, Braun. Johnny, hier ist Robert Keller. Ah, morgen, Robby. Moin. Von wo aus rufst du denn an? Hier unten vom Münzfernsprecher aus der Flughafenhalle. Hm. Du, hat sich schon irgendetwas getan? Bis jetzt noch nicht. Seit 7 Uhr haben wir zweimal versucht, unseren armen Irren zu erreichen, aber nichts. Habt ihr irgendwelche Maßnahmen getroffen? Das ist nicht der Rede wert. Mhm. 6 Mann Luftpolizei im Einsatz und die Radarortung doppelt besetzt, das ist alles. Ja, und für den Fall, dass wirklich etwas kommen sollte? Ich meine, irgendein Flugkörper? Na, dann wird er eingewiesen, wie er es gewünscht hat. Ja, und wo? Ja. Ich meine, deswegen rufe ich nämlich an, weil ich dann wenigstens auf alle Fälle gern zur Stelle wäre, verstehst du? Ja, natürlich. Moment mal. Na, hier rauf, hier kannst du ja leider nicht kommen. Nein. Ja, du weißt doch, wo die 6 großen Hangars stehen, rechts von der Piste 3. Ja, ja, das weiß ich, ja. Der Hangar 4, der steht groß an allen Wänden mit weißer Ölfarbe. Der hat den größten Platz vor dem Tor. Mhm. Und dieser Platz, ja, du kannst ja mal sehen, ob du da hinkommst. Ja, danke, Johnny. Johnny? Du, Robert, warte mal einen Moment. Komm schnell, ja. Der meldet sich wieder. Robby, er hat sich eben wieder gemeldet, auf die Sekunde pünktlich, Position wie gestern. Du, ich muss jetzt auflegen, ein bisschen arbeiten. Ciao, bis später. Es muss kurz vor 7:30 gewesen sein, als Malcolm und ich am Hangar 4 ankamen, etwas außer Atem vom schnellen Laufen, aber immerhin rechtzeitig genug, um Zeugen des faszinierendsten Schauspiels zu werden, das ich in meinem Leben gesehen habe. Aus dem wolkenlosen Blau des Morgenhimmels wuchs ein Punkt, der sehr bald deutlich als eine silberfarbene Kugel erkennbar wurde. Ihre sonnenbeschienene Hälfte glänzte stark. Die Kugel fiel mit sehr hoher Geschwindigkeit auf die Erdoberfläche zu. Ein wuchtiger, zerstörender Aufprall schien unvermeidlich. Doch etwa 500 Meter über dem Erdboden begann eine starke Verzögerung, als sei die Kugel an einem im All befestigten Gummiband aufgehängt. Trotz der Geschwindigkeit und der offensichtlich großen Energiemenge, die zu diesem Manöver nötig war, hatte ich den Eindruck, die Kugel sei ein Ballon. Mühelos und ohne Geräusch wurde gebremst, jegliches Anzeichen für die Verwendung irgendeines Antriebes fehlte. Die Kugel wirkte so leicht, dass es unmöglich war, sie für einen massiven, schweren Körper zu halten. Das erste Mal in meinem Leben vergaß ich die Zeit. Ich bin also nicht imstande, genau anzugeben, wie lange das Landemanöver dauerte. Jedenfalls setzte die Kugel ohne jedes Geräusch und ohne die mindeste Erschütterung auf einer kleinen Abflachung ihrer Unterseite auf und blieb unbeweglich stehen. Ich hatte das Gefühl, als müsse dieser riesige, federleichte, runde Körper beim nächsten Windstoß zu rollen anfangen. Doch die Kugel stand auf dem Betonplatz vor dem Hangar, als sei sie dort festgewachsen, unbeweglich, ohne jede Öffnung in der Hülle, ohne die geringste Unebenheit oder Unregelmäßigkeit in der Außenwand, gespenstisch groß, silberfarben, auf der sonnenbeschienenen Seite hell leuchtend, stumpf auf der Schattenseite. Ein halbes Dutzend Polizisten drückte sich mit gezogenen Revolvern verstört gegen die Hangarwände. Nichts geschah, endlose Sekunden lang. Dann entstand völlig unvermittelt eine kleine Öffnung in der Hülle, unten, dicht über der Abflachung, auf der die Kugel stand. Aus der Öffnung sprang eine Gestalt, die zu unserer Verblüffung weder einen Raumanzug noch irgendeine Art von Arbeits- oder Flugkleidung trug, sondern einen eleganten Herrenanzug, ausgesprochen modischer Machart, jedoch von eigentümlich gelbgrün schillernder Farbe. Die Gestalt deutete eine leichte Kniebeuge an, richtete sich dann ganz auf, als wolle sie sich strecken, und blickte sich suchend um. Die Polizisten rührten sich nicht. Die Öffnung in der Kugel hatte sich inzwischen wieder geschlossen. Und es war nachträglich ganz unmöglich zu sagen, wo sie genau gewesen war. Die Gestalt stand im Schatten ihres riesigen Flugobjektes und sah sich um. Nichts geschah. Nicht das Geringste. Und plötzlich wurde mir die ganze peinliche Komik der Situation bewusst. Nahezu unerträglich peinlich und nahezu unerträglich komisch. Wir stehen hier auf völlig verlorenem Posten. Oder es wird eine ganz große Sache. Auf alle Fälle müssen wir irgendetwas tun. Meinst du, er ist gefährlich? Er sieht nicht so aus. Ich kann keine Waffe an ihm entdecken. Und diese Kugel? Ob er allein ist? In seinem ersten Funkspruch hat er es jedenfalls gesagt. Hast du Angst? Ich finde es irrsinnig spannend. Komm, wir müssen ihn irgendwie empfangen. Meinst du wirklich? Es ist doch sonst niemand da. Von Amts wegen war ja gar nicht vorgesehen, dass so etwas passiert. Also gut. Komm. Verstehen Sie uns? Sehr gut. Sind Sie allein? Ja. Und wer sind Sie? Ich bin kein Angehöriger Ihrer Gattung. Als Beweis für meine Aussage können Sie die Größe und Form meines Kopfes mit der Ihren vergleichen. Tatsächlich, er hat recht. Einen wesentlich größeren Kopf und eine wulstartig gewölbte Stirn. Das war mir zuerst gar nicht aufgefallen. Und woher kommen Sie? Von einem Planeten des Sterns, den Sie Tau Ceti nennen. Tau Ceti? Der 10,5 Lichtjahre von uns entfernt ist? Sehr richtig. Vom dritten Planeten dieser Sonne. Und das sollen wir Ihnen glauben? Wenn Sie von der Voraussetzung ausgehen, dass ich keinen Grund zu einer Lüge habe? Ja? Aber das ist doch alles völlig absurd. Ich streite einen gewissen Faktor der Überraschung auf Ihrer Seite nicht ab. Außerdem scheinen wir nicht ganz von den gleichen Voraussetzungen auszugehen. So kommen wir nicht weiter. Erst einmal, wie sollen wir Sie überhaupt nennen? Geben Sie mir einen praktischen und kurzen Namen. Ich werde ihn zu terminologischen Zwecken gerne annehmen. Also gut. Nennen wir ihn Siggi. Er sieht dem Phantom Siggi aus den Comicstrips sowieso erstaunlich ähnlich. Ich bin Siggi. Und jetzt würde ich erst mal gerne wissen, wieso Sie unsere Sprache sprechen, wenn Sie von Tau Ceti kommen. Ehe ich gelandet bin, habe ich nach Ihrer Zeitrechnung genau 8 Tage lang die Erde umkreist. In dieser Zeit habe ich nach den von Ihnen ausgestrahlten Sendungen mit Hilfe meines Computers Ihre Sprache gelernt. Ach, deshalb reden Sie wie ein Werbesprecher. Ich hatte bisher keine Gelegenheit zu erfahren, welcher Sprechweise Sie sich in der Umgangssprache bedienen. Es fiel mir schwer genug, Ihre Sprache nach den Funksendungen zu analysieren. Ich bitte also um Ihre Nachsicht. Immerhin, in 8 Tagen eine Sprache von fremden Lebewesen zu lernen, das ist eine erstaunliche Leistung. Aber das erklärt noch nicht Ihr Wissen. Zum Beispiel, woher wissen Sie, dass Ihre Sonne bei uns Tau Ceti genannt wird? Denn Tau Ceti ist sicher in keiner Sendung der vergangenen 8 Tage vorgekommen. Damit kommen wir wahrscheinlich zu den ersten sehr wichtigen Unterschied in unseren Voraussetzungen. Ich bin nämlich Telepath. Ich habe also eine Fähigkeit, die Sie noch nicht beherrschen. Sie haben davon nur ein theoretisches Wissen, wie ich einer Ihrer Sendungen entnommen habe. Meine Rasse dagegen verständigt sich seit etwa 500 Jahren Ihrer Zeitrechnung nur auf telepathischem Wege. Das heißt mittels Verständigung durch Gedanken. Wir haben diese Fähigkeit durch Mutation erworben. Deshalb auch meine Schwierigkeiten mit dem Sprechen einer Sprache. Wir sind seit mehreren Generationen nicht mehr an Sprechen gewöhnt. Außerdem hat es mich, wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, sehr überrascht, dass Sie als Angehörige ein und derselben Gattung auf der Erde so viele verschiedene Sprachen sprechen. Es hat ziemlich lange gedauert, bis ich mich für eine entschieden hatte. Und durch welchen Zufall sind Sie überhaupt auf die Erde gekommen? Nun, das war kein so großer Zufall. Wir haben vor 13 Jahren Ihrer Zeitrechnung Funksignale aus der Richtung Ihrer Sonne empfangen, die nach Ihrer Eigenart nur von einer Zivilisation stammen konnten. Und deshalb wurde ich auf die Reise geschickt. Wollen Sie damit sagen, dass Sie von Tau Ceti hierher nur 13 Jahre unterwegs gewesen sind? Genau 12 Dreivierteljahre absoluter Zeit. Was heißt absolute Zeit? Für mich waren es doch nur 9 Jahre. Da meine Kugel sich im Durchschnitt mit 96% der Lichtgeschwindigkeit durch den Raum bewegt hat. Oder? Kennen Sie dieses Phänomen noch nicht? Doch, theoretisch schon. Wir nennen es Zeitdilatation. Aber wir hatten bis jetzt noch keine Gelegenheit, es praktisch auszuprobieren. Natürlich nicht. Entschuldigen Sie bitte meine Unaufmerksamkeit. Wie ich gesehen habe, benutzen sie ja noch vorwiegend Antriebe auf Verbrennungsbasis. Und damit lassen sich natürlich keine Geschwindigkeiten erreichen. Unter diesen Umständen finde ich es sogar besonders erstaunlich, dass sie bereits eine theoretische Kenntnis der Relativität haben. Würden Sie übrigens so freundlich sein und mir auch zwei Fragen beantworten, die mich sehr interessieren? Wenn wir können, gern. Seit wann kennen und nutzen Sie die Elektrizität in größerem Umfang? Seit knapp 150 Jahren. Aber warum interessiert Sie gerade das? Elektrizität ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung. Und schließlich muss ich doch versuchen, mir ein Bild von Ihnen zu machen. Bin ich Ihnen das nicht als Besucher schuldig? 1972 hätten Sie Radiosignale von uns aufgefangen, sagten Sie vorhin. Ja, Signale, die von hier aus 10,5 Jahre früher gesendet worden sein müssen. Sehr schwach, sicher durch Streuung und geringen Energieeinsatz, aber doch stark genug, um von uns gerade noch empfangen zu werden. Anschließend stellten wir fest, dass Ihr Sonnensystem lokalen Funkverkehr hat. Unsere Wissenschaftler haben im Anfang der 60er Jahre auch eine Methode entwickelt, lokalen Funkverkehr in anderen Sonnensystemen zu ermitteln. Und soviel ich weiß, ist damals auch Ihr Zentralgestirn Tau Ceti auf diese Weise geprüft worden, aber ohne jedes Ergebnis. Das ist doch nicht verwunderlich. Wir haben zwar die Radioempfangsgeräte aus der Frühzeit unserer technischen Entwicklung stehen lassen, nicht umsonst, wie sich gezeigt hat, denn so konnten wir vor 13 Jahren auch die Signale von der Erde auffangen. Aber, wie ich schon gesagt habe, sind wir inzwischen Telepathen. Wir benutzen also schon lange nicht mehr den Funkverkehr zur Kommunikation. Wir haben ja sogar unsere Sprache und unsere Schrift auf ein Minimum reduziert, weil wir sie nur noch in Ausnahmefällen brauchen. Das ist lediglich eine Frage der Entwicklungsstufe. Wollen Sie damit etwas sagen, dass Sie jetzt zu Ihrer Heimat in telepathischer Verbindung stehen? Über so große Entfernungen natürlich nicht. Direkter Kontakt ist uns nur auf ein und demselben Planeten möglich. Für die interplanetarische Verständigung bedienen wir uns zwar auch der Telepathie, aber wir transportieren die telepathischen Impulse auf speziellen Trägern. Wie soll ich Ihnen das erklären? Es sind keine Radiowellen, das ginge nicht. Sondern spezielle, lichtähnliche Energiestrahlen. Sie haben also schon Ihr ganzes Sonnensystem erschlossen, weil Sie von interplanetarischer Kommunikation sprechen. Das ist ganz richtig. Unsere Sonne hat 7 Planeten, die alle von uns bewohnt sind. Und der interstellare Verkehr? Da können Sie mir zu einer Ersttat gratulieren. Ich bin das erste Lebewesen unseres Sonnensystems, das eine interstellare Reise unternimmt. Ich glaube, wir müssen unsere interessante Unterhaltung bald beenden, da die offiziellen Personen ihrer Rasse kommen, um mich zu empfangen. Aber ich möchte vorher noch meine zweite Frage stellen. Sie haben nach Ihrer Zeitrechnung jetzt das Jahr 1985, eine verhältnismäßig niedrige Zahl für Zeitrechnungen. Was ist im Jahr Null geschehen, wenn ich annehme, dass Ihre Gattung älter als 1985 Jahre ist? Ja, das ist so eine Sache mit unserer Zeitrechnung. Wie soll ich Ihnen das erklären? Wissen Sie, was Religion ist? Wir selbst haben so etwas nicht. Aber aus Ihren Gedanken kann ich mir eine Vorstellung von diesem Phänomen machen. Und ich weiß, dass so etwas existiert. Gut, dann kann ich Ihnen auch die Erklärung für unsere Zeitrechnung geben. Im Jahre Null wurde nämlich ein Religionsstifter geboren, dessen Lehre auf einen großen Teil der Menschheit solchen Einfluss hatte, dass sie seine Anhänger entschlossen, mit dem Jahr seiner Geburt eine neue Zeitrechnung zu beginnen. Mit der weiteren Entwicklung der Menschheit wurde diese Angewohnheit so verbreitet, dass sich die Menschen heute offiziell auf diese Zeitrechnung geeinigt haben, zum Teil also auch jene, die Anhänger einer anderen Religion sind. Das ist sehr interessant. Haben Sie denn mehrere Religionen? Fast so viele wie Sprachen. Erstaunlich. Kurz darauf wurde unsere Unterhaltung unterbrochen durch die Ankunft einer offiziellen Empfangsdelegation. Woher man die Regierungsvertreter in so kurzer Zeit zusammengetrommelt hatte, wird mir ein Rätsel bleiben. Immerhin kamen sie jedoch mit offener Skepsis gegenüber den Vorkommnissen der vergangenen halben Stunde. Sicher lag darin auch der Grund für die recht oberflächlichen Begrüßungsformalitäten, die eigentlich nur aus einigen Fragen bestanden. Die Fragen betrafen vor allem die Sprachkenntnisse des Fremden und seine Kleidung. Man ließ ziemlich deutlich durchblicken, dass man keineswegs davon überzeugt war, eine außerirdische Person vor sich zu haben. Sigi begegnete diesen Zweifeln mit der gleichen Geduld, die er auch schon uns gegenüber bewiesen hatte. Er erklärte bereitwillig, dass er zu Hause unbekleidet lebe, dass er aber keinen schlechten Eindruck habe machen wollen und dass die Fernsehbilder von der Erde genug Informationen für seine Roboter enthalten hätten, um sie in die Lage zu versetzen, ihm Kleider zu machen. Sigi weigerte sich jedoch ganz strikt, irgendjemanden in seine Raumkugel zu lassen. Und so schlug man ihm vor, nach Washington zu reisen, um sich dort von Experten jeder nur erdenklichen Art auf Herz und Nieren prüfen zu lassen. Erstaunlicherweise willigte Sigi völlig unbefangen, spontan und ohne Bedenken ein. Doch ehe man ihn noch in eine Sondermaschine verfrachtet hatte, rückte schon eine Schar von verschiedenen Reportern an. Jegliche Interviews mit dem sensationellen Besucher wurden zwar untersagt, doch die Weltöffentlichkeit wusste bereits am Mittag des 13. Juni in Wort und Bild, was geschehen war. Zu eben jener Zeit, als Sigi für 4 Tage im Innern des Pentagon verschwand und für die Öffentlichkeit so gut wie verschollen war. Malcolm und ich hatten in den nächsten 24 Stunden alle Hände voll zu tun, unsere einmaligen Vorteile bei diesem Ereignis möglichst ertragreich auszuwerten. Und nach dieser Schlacht begann ich, mich auf meine Aufgaben beim Unternehmen Mars vorzubereiten, und Malcolm konzentrierte sich darauf, alle nur erdenklichen Möglichkeiten zu nutzen, um alles, aber auch alles aufzufangen, was an spärlichen Informationen über Sigi aus Washington durchsickerte. Die Sowjetunion machte einen vergeblichen Versuch, den Fremden von Tau Ceti unter den Schutz der Vereinten Nationen zu stellen. Sigi blieb, wo er war. Und erst am Morgen des 17. Juni wurden auf einer Pressekonferenz des Außenministeriums folgende Informationen der Öffentlichkeit übergeben. Erstens. Sigi besitzt eine Intelligenz, die der unseren in noch nicht abzusehendem Maße überlegen ist. Zweitens. Sigi ist Angehöriger einer Zivilisation, deren technischer und wissenschaftlicher Stand dem unseren etwa so überlegen ist, wie wir heute den alten Ägyptern oder Babyloniern technisch überlegen sind. Drittens. Allein die Informationen, die uns Sigi in den vergangenen 4 Tagen bereitwilligst gegeben hat, bringen unsere Erkenntnisse und Forschungen auf vielen Gebieten von Wissenschaft und Technik um 6 bis 7 Jahrzehnte voran. Die Freimütigkeit und Offenheit, mit der er uns die Informationen gibt, lassen eindeutig darauf schließen, dass die Tau Ceti-Zivilisation uns gegenüber eine friedliche und freundschaftliche Haltung einnimmt. Viertens. Das Unternehmen Mars ist zwar nicht mehr Thema Nummer 1 in der Welt, doch wird Sigi heute Nachmittag als Ehrengast an dem Start auf Cape Kennedy teilnehmen. Gerade diese letzte Nachricht erfüllte mich persönlich mit einer gewissen Spannung und Freude. Ich wollte meine Chance nutzen und alles versuchen, um noch einmal ein Interview mit Sigi zu erreichen. Im Beobachtungsbunker konnte ich Sigi während der ganzen Zeit der Startvorbereitungen sehen. Seine Reaktion interessierte mich im Augenblick viel mehr als das Unternehmen selbst. Nach allem, was wir bis jetzt von ihm und seiner Rasse wussten, wäre eine gelangweilte Zurückhaltung, eine Einstellung, mit der Erwachsene innerlich belustigt und mit äußerlich gespieltem Ernst zusehen, wie ein Kind versucht, aus Bauklötzen einen Turm zu bauen, nicht einmal als Arroganz zu werten, sondern nur als Selbstverständlichkeit zu erwarten gewesen. Doch zu meiner großen Überraschung folgte Sigi den Vorgängen mit konzentrierter Aufmerksamkeit. In dem Augenblick, als die Schimpansen Ellie und Nora ins Bild kamen, in Begleitung des Astronauten auf dem Weg zur Kanzel der Rakete, sprang er erregt auf und stellte kurz ein paar präzise Fragen zur Situation. Und als ihm der technische Leiter des Unternehmens über Ellie und Nora sowie deren Auftrag Auskunft gab, war Sigi sichtlich beeindruckt. Und von ihrem Orbiter 2 aus werden die beiden Affen dann ohne Begleitung zum Mars und zurückfliegen. So haben wir es jedenfalls geplant und wir hoffen, dass wir auch Erfolg haben werden. Das ist wirklich phänomenal. Der erste Beweis für die richtige Annahme, dass die Entwicklung der Intelligenz auf allen Welten des Universums den gleichen Weg geht. Alle müssen zwangsläufig zu den gleichen Schlüssen kommen. Wie meinen Sie das? Alle intelligenten Lebewesen experimentieren zuerst mit niederen Lebewesen, um aus deren Verhalten zu schließen, ob das Wagnis für sie selbst nicht zu groß ist. Tja, natürlich, wenn Sie das meinen, das ist ausgezeichnet gesagt. Sie und wir denken anscheinend auf sehr ähnliche Weise. Im Anfang werden Versuche natürlich mit primitiverem Leben unternommen, um Intelligenz nicht unnötig zu gefährden. die ja in jeglicher Form, auch bei höher entwickelten Tieren, einen erheblichen materiellen Wert darstellt. Ellie und Nora bedeuten für uns zum Beispiel schon eine ganze Reihe von Millionen Dollar, wenn Sie bedenken, was wir bereits in die Vorbereitungen investiert haben. Und außerdem vergessen Sie nicht, welche Schwierigkeiten zu überwinden waren, ehe man gesteuert... Und so weiter und so weiter. Der Redeschwall floss ununterbrochen fort bis zum Augenblick des Starts. Und Sigi schwieg. Der Start verlief erfolgreich. Und nach der geglückten Landung der Titanrakete auf Orbiter 2 äußerte Sigi den Wunsch, nach New York zu seiner Raumkugel zurückzukehren, die man übrigens während der ganzen Zeit seiner Abwesenheit, wie Sie ja wissen, vergeblich zu öffnen versucht hatte. Während die beiden für Sigis Sicherheit zuständigen Beamten die Vorbereitungen für diese Reise trafen, fand ich endlich die ersehnte Gelegenheit zu einem ungestörten Interview mit unserem Besucher von Tau Ceti. Dieses Interview wurde von mir auf Tonband aufgenommen, das jederzeit auf gesondertes Ersuchen aus Mr. Malcolms Tresor der American Press International in New York entliehen werden kann. Dort habe ich es hinterlegt. Denn nach dem Start der Pegasus-Rakete von Orbiter 2 wurde ich von meiner Hauptverwaltung für einige Tage zur Sonderberichterstattung nach Paris zurückgerufen. Auf dieser Reise machte ich in New York Station, um das Band bei meinem Freund Frank Malcolm zu hinterlegen. Er empfing mich sehr aufgeregt. Jetzt stell dir so etwas vor, was sagst du eigentlich dazu? Oder hast du das noch gar nicht gehört? Im Zweifelsfall nein, aber wovon sprichst du überhaupt? Na, er ist weg. Wer? Also, Bob, jetzt tu doch nicht so, Sigi natürlich. Aha, das habe ich mir fast gedacht. Was heißt übrigens weg? Gestern Mittag kam er von Cap Kennedy hier an. Großer Bahnhof. Alles, was Beine hatte, war auf den Beinen, um ihn zu sehen. Was macht unser Sigi? Kaum ist er ausgestiegen, geht er zu seiner Kugel, steigt ein und hebt sich in die Luft. Ohne irgendeine Ankündigung, ohne ein Wort des Abschieds, einfach auf und davon. Wie gewonnen, so zerronnen. Der Stolz unserer Nation. Ja, was sagst du dazu? Tja, was soll ich dazu sagen? So eine Unverschämtheit, euch einfach eures Eigentums zu berauben, so ganz ohne weiteres, nicht wahr? Naja, so war das auch nicht gemeint. Aber genau so hat es sich angehört. Also komm, Bob, sei friedlich. Und der Pegasus-Start hat ja ausgezeichnet geklappt. Glatt und ohne Zwischenfälle. Und du gehst jetzt wieder zurück nach Paris? Nicht lange. Ich komme bald wieder. Aber sag mal ehrlich, Frank, was hältst du von Sigi? Was denkst du über ihn? Jetzt, wo er weg ist? Er wird Heimweh gehabt haben. Also im Ernst, das ist doch klar, die fantastischste Sache des Jahrhunderts. Ach, was sage ich, des Jahrtausends. Wir haben Sigis als Nachbarn im Raum, stell dir das mal vor. Und zwar praktisch vor der Haustür. Nicht 800, sondern 10 Lichtjahre entfernt. Auf einem derartigen Entwicklungsstand, das ist Geschichte, mein Junge. So etwas erlebt man nicht jeden Tag. Und weiter? Ist das etwa nichts? Du tust ja, als ob wir nur einen prähistorischen Fund gemacht hätten. Dabei hat die Zukunft begonnen. Wie recht du mit allen beiden Feststellungen hast. Das stimmt doch was nicht, Bob. Ja, was ist los? Ich habe noch einmal mit Sigi sprechen können, ehe er Cap Kennedy verließ. Ihr habt doch hier einen guten Safe im Büro, oder? Ja, natürlich, aber was hat das mit Sigi zu tun? Ich möchte das hier ganz gerne für die nächste Zeit in Sicherheit haben. Was ist das? Ein Tonband. Da drauf ist ein Stück Aufnahme von vor dem Start der Titan am 17. Juni und dann meine Unterhaltung mit Sigi. Trägst du Staatsgeheimnisse mit dir rum? Ob es ein Staatsgeheimnis wird, weiß ich nicht. Für mein Gespräch mit Sigi gibt es bis jetzt jedenfalls keine Zeugen. Und deswegen möchte ich auch, dass du das Band anhörst, ehe es in den See wandert. Ja. Damit außer mir wenigstens noch jemand den Inhalt kennt. Okay, Bob. Die erste Aufnahme ist kurz vor dem Start der Titan gemacht. Sigi sah, wie die beiden Schimpansen einstiegen und das interessierte ihn sehr und er stellte ein paar Fragen über ihre Aufgaben. Der andere, das ist Gelfert, der technische Leiter. Ja. Tja, bist du soweit, Frank? Ja, los geht's. Und von ihrem Orbiter 2 aus werden die beiden Affen dann ohne Begleitung zum Mars und zurückfliegen. So haben wir es jedenfalls geplant und wir hoffen, dass wir auch Erfolg haben werden. Das ist wirklich phänomenal. Der erste Beweis für die richtige Annahme, dass die Entwicklung der Intelligenz auf allen Welten des Universums den gleichen Weg geht. Alle müssen zwangsläufig zu den gleichen Schlüssen kommen. Wie meinen Sie das? Alle intelligenten Lebewesen experimentieren zuerst mit niederen Lebewesen, um aus deren Verhalten zu schließen, ob das Wagnis für sie selbst nicht zu groß ist. Tja, natürlich, wenn Sie das meinen, das ist ausgezeichnet gesagt. Sie und wir denken anscheinend auf sehr ähnliche Weise. Im Anfang werden Versuche natürlich mit primitiverem Leben unternommen, um Intelligenz nicht unnötig zu gefährden, die ja in jeglicher... Und so weiter und so weiter. Das ging bis zum Start wie ein Wasserfall bei Gelfert. Ja, immerhin eine Reaktion, die ich nicht von Sigi erwartet hätte. Hör erst mal weiter. Jetzt kommt gleich noch eine Unterhaltung, die ich etwa 2 Stunden später mit Sigi hatte. Oh, das ist eine Überraschung, Mr. Keller, Sie noch einmal wiederzusehen. Wie geht es Ihrem Freund? Sie meinen Mr. Malcolm? Ja, der Herr, mit dem zusammen Sie mich empfangen haben. Ich hoffe gut, ich habe ihn selbst die letzten Tage nicht mehr gesehen. Ich lernte inzwischen auch, was Ihr Beruf ist. Wir kennen keine Journalisten. Ich habe überhaupt sehr viel gelernt in den letzten Tagen. Bedeutet das, dass Sie bald wieder abreisen werden? Das ist sehr gut möglich. Und was wollen Sie von mir? Wieso will ich etwas? Nun, ich merke, dass Sie mit einer bestimmten Absicht zu mir gekommen sind. Also gut, ich hätte mich gern noch etwas mit Ihnen unterhalten, wo wir uns hier noch einmal durch Zufall getroffen haben. Was wünschen Sie? Was könnte ich als Journalist anderes wünschen als Antwort auf Fragen? Fragen Sie. Ich bin in den letzten Tagen sehr viel gefragt worden. Übrigens von Mr. Malcolm und Ihnen zuallererst, seit ich hier bin. Und damals haben Sie uns gesagt, Sie seien das erste Lebewesen, das Ihr Sonnensystem zu einer interstellaren Reise verlassen habe. Das ist auch richtig. Und vorhin, bei der Vorbereitung zu unserem Mars-Unternehmen, haben Sie etwas von einem Gesetz der Entwicklung von Intelligenzen im Universum gesagt. Sie haben einen beachtlichen Neugierstandard, Mr. Keller. Ich wundere mich überhaupt darüber, dass der Durchschnitt Ihrer Gattung sehr neugierig ist. Aber das ist wohl in den Voreingenommenheiten begründet, die aus der frühen Entwicklungsstufe Ihrer Gattung entstehen. Ach, das ist doch... Das... Fragen Sie, Mr. Keller. Also gut. Wer hat Sie eigentlich beauftragt, die Reise in unser Sonnensystem zu unternehmen? Seit ich auf der Erde bin, wird mir diese Frage erstaunlicherweise von Ihnen hier zum ersten Mal gestellt. Dabei ist die Antwort ganz einfach. Die anderen haben mich geschickt. Was für andere? Ja, wie soll ich Ihnen das erklären? Das sind eben nicht wir, sondern die anderen. Gibt es denn auf dem Planeten von Tau Ceti außer den Sigis noch andere? Aber selbstverständlich. Die anderen sind die eigentlichen Bewohner. Wir Sigis sind doch nur... Ja, auf der Erde würde man so sagen, wir sind die Haustiere der anderen. Nein, nein, nein, nein, nein, ich habe schon das richtige Wort gebraucht. Wir sind für die anderen etwa das, was die beiden Schimpansen Ellie und Nora für sie sind. Die anderen lassen uns zwar auf telepathischem Wege wissen, was wir wissen müssen und wissen sollen, aber ihre eigene Sprache, das, womit sich die anderen untereinander verständigen und wie sie eigentlich denken, das alles können wir ganz einfach nicht lernen. Aus angeborenem Mangel an Intelligenz. Mr. Sigi, ah, da sind Sie. Wir können gehen, ich habe alles Ihrem Wunsch gemäß veranlasst. Danke. Sie sehen, Mr. Keller, ich muss jetzt leider gehen. Es hat mich sehr gefreut, Sie noch einmal zu treffen. Leben Sie wohl, Mr. Keller. Mr. Keller! Auf Wiedersehen. Das ist eine echte Aufnahme? Mein letztes Interview mit Sigi. Ich war nicht einmal imstande, ihm auf Wiedersehen zu sagen. Ich habe ihn nur angestarrt, so wie du mich jetzt anstarrst. Das kann man ja auch nicht auf einmal begreifen. Ich muss jetzt leider gehen. Meine Maschine nach Paris startet nämlich in einer Stunde. Ach so, ja. Und pass gut auf das Band auf. Ja, das werde ich tun. Sein Inhalt wird vielleicht doch noch ein Staatsgeheimnis. Wir Menschen in unserer Beschränktheit wären ja zu allem fähig.